Bierchen unter Freunden. Der erste Rauch, die ersten Frauen. Das erste Mal, wenn's drauf ankam, sich um etwas gehauen. Der ersten Bild von Erfahrung, der ersten Schritte in die Einsamkeit. Das erste Mal gejubelt, sich gefreut, ein Auf und Ab der Gefühle. Bis heute hab ich nie was bereut. Trotz alledem bin ich hier. Ich frage euch, wo steht ihr? Trotz alledem bin ich hier. So viel zum Thema Zusammenhalt. So viel zum Thema Zusammenhalt. So viel zum Thema Zusammenhalt. So viel zum Thema Zusammenhalt. Das erste Mal Lüge, der erste Frust. Das erste Mal erleben mit welcher List. Ein vermeintlicher Freund mir das Messer in den Rücken sticht. Trotz alledem bin ich hier. Ich frage euch, wo steht ihr? Trotz alledem bin ich hier. So viel zum Thema Zusammenhalt. So viel zum Thema Zusammenhalt. So viel zum Thema Zusammenhalt. Ich hab's geschnappt.